Unser Ding. Club Ding. Mit mir, Shanna. Hi. Heute mit einem exklusiven Mix von Macon. Der hat sich so ein bisschen sein eigenes kleines musikalisches Imperium geschaffen im Bereich Hypertechno. Also alles, was bei 140 BPM anfängt, ist auf jeden Fall sein Terrain. Davor gibt es noch ein paar neue, freshe Releases aus dem EDM-Bereich. Wir starten rein mit Booker Shade. Sehr tanzbar auf jeden Fall, gerade mit dem Breakbeat am Anfang. Dann nimmt der Track direkt Fahrt auf. Dann Dosim Ungureya mit Tenchi. Kleine Tech-Housey-Nummer, auf jeden Fall auch ganz geil. Und Nora on Pure mit Vigilant. Klingt genauso wie der Track heißt. Also auf jeden Fall eher was Aufgewecktes, Frisches für den Start. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Oh. Track. The Sound of the Underground. Das war Nora en Pure. Und jetzt machen wir weiter mit Tomboy With You zusammen mit Zion Lux. Ist ein Megatrack. Tomboy ist in Deutschland geboren, lebt aber mittlerweile größtenteils auf Ibiza und in L.A. Und da mischen sich schon ein paar verschiedene Einflüsse in seiner Mucke. Der hat einen ziemlich uniken Style. Ist eine geile Fusion, ein richtig eingängiger Sound. Und ich finde, gerade die Chords und Vocals machen es da echt aus. Weiter geht's mit Jane Johannes, Alive Again. Von der neuesten Four to the Floor bei Dynamics, gerade released. Alive Again hat so ein bisschen einen Post-Apokalyptik-Vibe und Key City haben wir auch noch mit dabei. Make It Real im Extended Mix. Ist ein easy Stepper zum Warmwerden auf jeden Fall, kann gut ins Warm-Up gepackt werden. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. We'll be right back. Clubs. We'll be right back. K-Fierce mit Lost Time ist das jetzt. So heißt auch übrigens die EP und der Opening Track. Hat so leichte trippy Vibes mit einer Acid-Note und ein paar Trance-Elementen. Dann Nimino mit I Only Smoke When I Drink. Ich bin schon übelster Fan vom Original. Jetzt im Clapton-Remix der DJ mit der goldenen Maske. Ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Edit. Und Format B auch mit am Start. Wrong Feels Right. 2015 hatten die beiden, das ist ein Duo aus Berlin, ihren Durchbruch mit Chunky und seither kommt da überragendes Zeug. Ein absoluter Garant für gute Laune. Bring an old school sound to the new shit. Turn up the boombox, I wanna hear the tape hiss. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. genau, was von Gregory und Oesha. Take the Lead. Den Track kann man sich auch irgendwie gut auf der Autobahn mit Vollgas vorstellen. Im Rückspiegel wird alles so langsam ein bisschen kleiner, die Lichter verschwimmen. Es hat so einen leichten 80er-Jahre-Vibe und die Hook ist auf jeden Fall super eingängig. Und dann, bevor es in den Mix geht, noch was von Sharam J und Frey. Da Gang mit catchy Vocals. Eine fast schon nervöse Beatstruktur und ein paar Indie-Elemente sind auch mit am Start. Sharam J übrigens Labelhead bei Bunny Tiger und zusammen mit seinem Labelkollegen Frey haben die auf jeden Fall auch einen richtig guten, uniken Sound, der super matcht. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. We'll be right back. In den Mix, eine Stunde, volle Dröhnung, Hypertechno von Macon, The Sound of the Underground, jetzt hier für euch. Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es so richtig scheiße ist, dann wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, du müsstest doch nicht springen. Du hörst immer nur diesen einen Moment. Give it to me.

time. I take you home. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what just started? I just came here to party. And now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands are on my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to and now we're face to face. I wanna take you away. Take it. Homies, it's only popping the night cause it's meant to be ours. You won't know it's shit cause we ballin', it's not up, it's only be ours. all around my aisle, you just like the pounders. Tell you the truth with all that goody power. Castles that's made out of her. She's amazing. Why you blazing? Out of the cage. Ain't got what you want with a closer. Time to get paid. It's maximum wage. That body belong in a poster. In the days that I'm his baby. Be like, damn it, I know you. Want to shit like the gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your dover. It's going down, down. Spin my head right. Thank you. to lift the trees. The light pulls onto me. I can feel you lying there all on your own. You got here the hard way. All those words that we exchange. Is it any wonder things get broke? Cause in my heart and in my head, I'll never take back the things I said. So high and bold, I feel it coming down. She said in my heart and in my head, tell me why this has to end. Oh no, oh no. I can't save us. My Atlantis we fall. We built it on shaky ground. I can't save us. My Atlantis, oh no. We built it up to pull it down. The hurt leaves me scared, losing everything I've ever known. It's all become too much. Maybe I'm not built for love. If I knew that I could reach you, I would go. It's in my heart and in my head. You're dancing past the things you said. So I am bold. I feel it coming down. She said in my heart and in my head, tell me why this has to end. Oh no, oh no. badder than badder than bad from me bad. Where you get your badder from? Thing where me get for the boom from down on the slam. Then I want to see this grass break me up in my hand. Love me in the morning. Will you be by my side?